Geliebter, gibt es etwas Tragischeres, als mit offenen Augen durch dieses Leben zu gehen, aber mit einer Seele, die in völliger Dunkelheit gefangen ist? Viele leben genauso. Sie atmen, arbeiten, freuen sich und gehen sogar in die Kirche. Doch sie sind blind für die Wahrheit Gottes. Geistliche Blindheit ist subtil, lautlos und tödlich. Sie kommt nicht mit lautem Getöse. Sie schleicht sich ein wie ein Nebel, der die Augen der Seele verhüllt, bis alles verworren erscheint. Das Herz gewöhnt sich an das Fehlen des Lichts. Und die Gefahr besteht darin, dass man es mit der Zeit nicht einmal mehr vermisst. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat uns eindringlich davor gewarnt. In Matthäus 15,14 sprach er über die religiösen Führer seiner Zeit. Lasst sie, sie sind blinde Führer von Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden führt, werden beide in die Grube fallen. Die Wahrheit ist, es gibt viele Führer. In dieser Welt, doch nur wenige führen ins Licht. Der Heilige Geist will uns die Augen öffnen, aber wir müssen unsere eigene Lage erkennen. Der erste Schritt zur Heilung ist das Eingeständnis, dass wir krank sind. Geistliche Blindheit entfernt den Menschen von einem Leben in Fülle. Sie raubt den Glanz des Glaubens, die Leidenschaft im Gebet und das Verständnis für das Wort Gottes. Wie viele verspüren keine Freude mehr daran, Gott zu suchen und sagen trotzdem, alles ist in Ordnung. Doch es ist nicht in Ordnung. Ein Herz, das nicht mehr den Schmerz über die Abwesenheit Gottes spürt, ist verhärtet. Und ein verhärtetes Herz kann nicht sehen. Das ist ernst. Das hat ewige Konsequenzen. Das Licht Christi leuchtet für jeden, der glaubt. Er kam nicht nur, um uns den Weg zu zeigen, sondern um selbst der Weg zu sein. In Johannes 1,9 steht, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Dieses Licht offenbart, wer Gott ist, aber es zeigt auch, wer wir wirklich sind. Es erhellt die dunklen Bereiche unseres Seins, jene, die wir sogar vor uns selbst verbergen wollen. Genau deshalb meiden viele das Licht, weil es das sichtbar macht, was wir nicht sehen wollen. Doch ohne diese Offenbarung gibt es keine Veränderung. Ohne Licht gibt es keine Umkehr. Und ohne Umkehr gibt es keine Rettung. Geistliche Blindheit ist nicht einfach nur Unwissenheit, es ist Widerstand gegen die Wahrheit. Es bedeutet, in Eindeutigkeit der Finsternis zu bleiben, obwohl das Licht bereits scheint. Aber es gibt Hoffnung. Gott gibt uns nicht auf. Er ruft uns durch sein Wort, konfrontiert uns mit Liebe und lädt uns ein, aus der Dunkelheit herauszutreten. In 2. Korinther 4,6 steht, denn Gott, der sprach, aus der Finsternis soll Licht hervorleuchten, der hat es auch in unseren Herzen leuchten lassen, damit wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi erkennen. Wenn Gott beschließt, unsere Augen zu berühren, kann keine Dunkelheit standhalten. Verstehe, das Evangelium ist nicht nur eine Botschaft des Trostes, sondern eine Botschaft der Konfrontation. Es kam nicht, um uns zu unterhalten, sondern um uns zu verwandeln. Und diese Verwandlung beginnt, wenn wir erkennen, dass wir in der Dunkelheit gelebt haben und nach Licht rufen. Glaube ist keine Emotion. Glaube ist Hingabe. Es ist der Moment, in dem der Mensch sagt, Herr, öffne meine Augen, ich will sehen. Und wenn die geistlichen Augen geöffnet werden, verändert sich alles. Die Bibel wird lebendig. Die Welt verliert ihren trügerischen Reiz. Die Sünde wird bitter und Christus wird süß. Das Herz, das einst den vergänglichen Dingen nachjagte, sehnt sich nun nach dem Ewigen. Das ist das Werk des Geistes. Das ist wahre Umkehr. Mein Freund, du kannst erfolgreich sein, Einfluss haben, sogar ein vorbildliches religiöses Leben führen und dennoch blind sein. Der Heilige Geist lässt sich nicht von äußeren Erscheinungen beeindrucken. Er sucht nach zerbrochenen Herzen, nach denen, die sagen, Herr, wenn Dunkelheit in mir ist, lass dein Licht leuchten und leite mich. Heute will der Herr genau das mit dir tun. Er will dich aus der Blindheit herausführen und dich eine klare Sicht auf seine Herrlichkeit gewinnen. Lassen. Es geht nicht nur darum, die Welt besser zu sehen, sondern darum, den Himmel zu erkennen, das Unsichtbare wahrzunehmen, im Glauben zu gehen und nicht im Schauen. Der Glaube ist das Auge der Seele. Du kannst von Licht umgeben sein und doch innerlich in Finsternis leben. Aber wenn du dein Herz öffnest und nach Gottes Barmherzigkeit rufst, wird er dich hören. Er ist darauf spezialisiert, Blinden das Augenlicht zurückzugeben. Es spielt keine Rolle, wie weit du dich entfernt hast. Er kann dich immer noch erreichen. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und diese Freiheit beginnt, wenn du siehst. Es geschieht etwas Gewaltiges, wenn Gott die Schuppen von unseren Augen nimmt, die Seele erwacht, das Herz beginnt zu brennen, die Welt erscheint nicht mehr so verlockend und der Himmel wird zu unserer wahren Heimat. Wenn Christus die geistlichen Augen eines Menschen berührt, bleibt er nie derselbe. Was früher erfüllend schien, fühlt sich plötzlich leer an. Was einst bloße Religion war, wird nun zu einer echten, tiefen und verwandelnden Beziehung. Doch viele widerstehen. Sie bleiben blind, nicht wegen fehlenden Lichts, sondern weil sie sich weigern, die Augen zu öffnen. Stolz ist eine Binde vor den Augen. Unbekannte oder nicht bekannte Sünde eine weitere. Die Bindung an irdische Dinge noch eine. So wird die Finsternis zur Gewohnheit. Doch denke daran. Der Teufel hat nichts dagegen, dass du zur Kirche gehst, solange du blind bleibst. Er fürchtet das Licht. Er zittert vor der offenbarten Wahrheit. Jesus heilte viele Blinde während seines irdischen Dienstes, nicht nur physisch, sondern auch geistlich. Denk an den blinden Bartimäus in Markus 10. Er rief: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Viele wollten ihn zum Schweigen bringen, aber er schrie umso lauter. Und Jesus hörte ihn. Er blieb stehen und fragte: Was willst du, dass ich für dich tue? Bartimäus antwortete: Herr, dass ich sehen kann. Und er sah. Und das Erste, was er sah, war das Gesicht seines Erlösers. Auch du kannst heute rufen. Auch du kannst sagen: Herr, dass ich sehe. Sieh den Weg der Rettung. Sieh die Schönheit der Gnade. Sieh die Sünde, wie Gott sie sieht, und sieh Christus, wie er wirklich ist. Denn es ist unmöglich, das Kreuz mit den Augen des Herzens zu betrachten und unberührt zu bleiben. Wer sieht, fällt nieder. Wer sieht, ergibt sich. Wer sieht, wird verwandelt. Geistliche Blindheit kann durch eine göttliche Berührung beendet werden. Gott offenbart nicht nur die Dunkelheit, er tritt mit seinem Licht in sie hinein. Und wenn er kommt, hat die Finsternis keine andere Wahl, als zu weichen. Vielleicht hast du jahrelang die Schrift nicht verstanden, Gottes Gegenwart nicht gespürt, keine echte Zerbrochenheit erlebt. Doch ein einziger Moment wahren Lichts verändert alles. Das Wort Gottes ist eine Lampe für unsere Füße und ein Licht auf unserem Weg, wie es in Psalm 119,105 steht. Doch es leuchtet nur, wenn wir es öffnen, darüber nachsinnen und zulassen, dass es unsere Seele durchdringt. Viele haben Bibeln, die seit Jahren unberührt in ihren Häusern liegen, und ihre Herzen sind ebenso verschlossen. Das Licht ist da, aber die Augen sind verhüllt. Und was ist mit all den Ablenkungen, die uns die geistliche Sicht rauben? Die Eile, die Informationsflut, die ständige Suche nach sofortigem Vergnügen. All das kann uns beschäftigen, aber dennoch blind lassen. Ein Herz, das zu beschäftigt für Gott ist, wird schnell zur Beute der Dunkelheit. Wir brauchen dringend eine Pause. Eine Pause, um zu hören. Eine Pause, um zu sehen. Eine Pause, um Gott zu erlauben, uns zu zeigen, was wirklich zählt. Und wenn er es zeigt, bleibt kein Herz unberührt. Wahre Erweckung beginnt mit der Sicht auf den gekreuzigten Christus. Wenn wir ihn dort hängen sehen, unsere Sünden tragend, dann spüren wir das Gewicht unserer Blindheit. Aber zugleich empfangen wir Hoffnung auf Erlösung. Denn genau dort, am Kreuz, strahlte das Licht heller als je zuvor. Und dieses Licht leuchtet noch heute. Der Heilige Geist ist unter uns. Und wo er ist, da ist Offenbarung. Er öffnet die Schrift. Er erleuchtet das Herz. Er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Es ist nicht bloß eine Emotion, es ist eine tiefe, feste, unerschütterliche Überzeugung. Es ist, als würden sich die Augen zum ersten Mal wirklich öffnen. Und wenn das geschieht, verändert sich alles. Du musst nicht länger im Dunkeln tappen. Du musst keinen kraftlosen, farblosen Glauben mehr leben. Derselbe Jesus, der die Augen der Blinden öffnete, kann auch deine Augen heute öffnen. Er geht noch immer mitten unter uns. Er fragt noch immer: Was willst du, dass ich für dich tue? Er hört noch immer auf den Ruf des Glaubens. Und er verwandelt noch immer Leben. Gott will nicht, dass du nur von Licht hörst. Er will, dass du es siehst. Er will, dass du es lebst. Er will, dass du selbst Licht bist, wie es in Matthäus 5,14 geschrieben steht. Ihr seid das Licht der Welt. Doch um Licht zu sein, musst du zuerst selbst erleuchtet werden. Wenn Gott unsere geistlichen Augen öffnet, zeigt er uns nicht nur den Weg, er zeigt uns die Wahrheit über uns selbst und über ihn. Diese Erkenntnis kann erschütternd sein, denn sie offenbart uns das Ausmaß unseres Bedürfnisses und gleichzeitig die Größe seiner Gnade. Wir erkennen unsere Sünde klarer, aber wir sehen auch das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und das bewirkt etwas, das keine kalte Religion jemals hervorbringen kann: wahre, tiefgehende Verwandlung. Dieses Licht ist nichts, das man nur für sich selbst empfängt und behält. Es verändert die Art und Weise, wie wir alles sehen: das Leben, die Menschen, unsere Prioritäten. Wenn du beginnst, mit Gottes Augen zu sehen, wird Stolz abstoßend, Sünde unerträglich und seine Gegenwart unersetzlich. Der Heilige Geist lehrt uns, so zu sehen, wie er sieht. Er richtet unseren Blick neu aus, weg vom Ich hin zum Nächsten, von der Eitelkeit zur Demut, von der Suche nach menschlichem Applaus hin zum Wunsch, dem Vater zu gefallen. Doch wenn Gottes Licht unser Innerstes durchdringt, geschieht noch etwas Tieferes. Wir sehen nicht nur, wir fühlen. Ein Herz, das einst kalt war, wird empfindsam. Eine Seele, die gleichgültig war, beginnt wieder zu beten. Tränen kehren zurück in die Augen. Der Hunger nach dem Wort Gottes erwacht neu. Es ist wie das, was der Prophet Hesekiel in seinem Tal voller toter Gebeine sah. Leben, das durch das lebendige Wort und den Atem des Geistes wiederhergestellt wird. Geistliche Blindheit kann in der Kirche genauso vorhanden sein wie in der Welt. Täusche dich nicht, mein Freund. Auf einer Kirchenbank zu sitzen, die Hände zu heben oder sogar zu predigen, ist keine Garantie für geistliches Sehen. Wie viele leben nur nach außen hin fromm? Aber Gott sieht das Herz. Er weiß, ob Licht oder Finsternis in uns ist. Deshalb betete der Psalmist in Psalm 130, 23, 24: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich auf einem falschen Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Das sollte unser tägliches Gebet sein. Wenn Dunkelheit in dir ist, fliehe nicht vor dem Licht. Es kommt nicht, um dich zu zerstören, sondern um dich zu heilen. Das Licht Christi deckt auf, aber mit Sanftmut. Es zeigt die Wunde, um Balsam aufzutragen. Es offenbart den Schmutz, um ihn mit dem Blut des Lammes zu reinigen. Er kam nicht, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Und Rettung beginnt mit Sehen. Die Gnade öffnet die Augen. Vielleicht wurdest du verletzt, enttäuscht oder gedemütigt. Vielleicht hast du das Licht aus den Augen verloren, weil das Leben dich hart getroffen hat. Aber Gott ist immer noch hier. Er ruft immer noch. Er kümmert sich immer noch. In Johannes 8,12 sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Das ist ein Versprechen. Und Gott lügt nicht. Jesus nachzufolgen bedeutet, im Licht zu gehen, auch wenn die Welt in Finsternis liegt. Es bedeutet, Klarheit zu haben, wenn alles unsicher erscheint. Seine Stimme zu hören, wenn das Leben voller Lärm ist. Die Gewissheit zu haben, dass, selbst wenn wir nicht alles verstehen, wir von jemandem geführt werden, der alles vollkommen sieht. Er kennt das Ende von Anfang an. Und er führt uns mit Liebe. Nun halte einen Moment inne und denke nach. Was leitet? Deine Schritte? Deine Gefühle? Deine Wünsche? Die Meinung anderer? Oder das Licht von Gottes Wort? Denk daran. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, 105. Wer nach dem Wort lebt, geht sicher. Wer es ignoriert, stolpert. Wahre Freiheit gibt es nicht, solange wir blind sind. Doch wenn unsere geistlichen Augen geöffnet werden, erkennen wir, dass wir gefangen waren, auch wenn wir dachten, wir wären frei. Das Licht befreit uns. Und es befreit uns, um zu lieben, zu dienen und mit einem echten Sinn zu leben. Nicht mehr ziellos, in der Dunkelheit des Zweifels umherirrend, sondern fest gegründet in der Hoffnung des Evangeliums. Gott ruft sich ein Volk heraus, das sieht. Ein Volk, das unterscheidet. Ein Volk, das die Wahrheit kennt und sich nicht von den vergänglichen Verlockungen dieser Welt täuschen lässt. Du kannst Teil dieses Volkes sein. Du kannst sehen. Du kannst als jemand leben, der nicht mehr in der Finsternis ist, sondern in das wunderbare Licht Christi geführt wurde. Doch alles beginnt mit einem aufrichtigen Ruf. Herr, öffne meine Augen. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Sehen mit den physischen Augen und dem Sehen mit den Augen des Geistes. Viele Menschen können zwar alles um sich herum wahrnehmen, doch sie bleiben dennoch verloren, orientierungslos, ohne Ziel. Sie leben nach dem Sichtbaren, ohne zu erkennen, dass die geistliche Welt noch realer ist als die physische. Genau deshalb sind so viele verwirrt, ängstlich und verzweifelt, weil sie versuchen, das Leben nur mit menschlichem Verstand zu begreifen, während wahre Klarheit allein von oben kommt. Das Wort Gottes warnt uns vor dieser Realität. In 2. Korinther 4,4 heißt es: Der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet, damit sie das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi nicht sehen. Verstehst du? Das Problem ist nicht die Abwesenheit von Licht, sondern die Blindheit, die durch Sünde und die Macht der Finsternis verursacht wird. Der Teufel tut alles, um den Menschen von der Wahrheit fernzuhalten, weil er weiß, dass, sobald sie offenbart, wird Ketten zerbrechen, Lügen ihre Kraft verlieren und die Seele Frieden findet. Aber es gibt Hoffnung. Gott hat Freude daran, sich zu offenbaren. Er liebt es, die Augen derer zu öffnen, die ihn aufrichtig suchen. Es geschieht nicht durch eigene Anstrengung, sondern durch Hingabe. Der Heilige Geist zwingt niemanden zu sehen. Er lädt ein. Er berührt. Er überzeugt. Er erleuchtet. Und wenn das geschieht, dann brennt das Herz vor Freude, genau wie bei den zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, die sagten: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Dieses Licht bringt Frieden. Einen Frieden, den die Welt nicht versteht. Eine Sicherheit, die nicht von den äußeren Umständen abhängt. Denn wenn du einmal Gottes Herrlichkeit gesehen hast, verschwinden die Probleme nicht einfach, aber sie verlieren die Macht, dich zu lähmen. Wenn du das Lamm auf dem Thron siehst, ordnet sich alles neu. Die Werte verändern sich. Die rastlose Unruhe verstummt. Die Seele findet ihren wahren Platz. Doch wer sieht, trägt auch Verantwortung. Es gibt kein Zurück, wenn die Augen einmal geöffnet wurden. Was gesehen wurde, verändert. Eine erkannte Wahrheit fordert eine Antwort. Gott sucht keine Zuschauer, er sucht Mitwirkende. Männer und Frauen, die, sobald sie das Licht empfangen haben, aufstehen und einen Unterschied machen. Die, wenn sie selbst erleuchtet wurden, selbst zum Licht werden. Hast du schon einmal bemerkt, wie das Licht verborgene Dinge ans Licht bringt? Deshalb tritt die Sünde zutage, wenn das Licht kommt. Masken fallen, Absichten werden enthüllt. Und dieser Prozess kann schmerzhaft sein. Aber er ist ein Prozess der Heilung. Offenbarung geht der Wiederherstellung voraus. Gott deckt nicht auf, um zu demütigen, sondern um zu retten. Er zeigt das Problem, weil er bereits die Lösung hat. Er offenbart die Wunde, weil er heilen will. Stolz ist das größte Hindernis für diese Sicht. Ein Mensch, der glaubt, bereits zu sehen, ruft nicht nach Licht. Doch Jesus sagte zu den Pharisäern: Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr: Wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Johannes 9,41. Mit anderen Worten, die schlimmste Blindheit ist die, die sich weigert, ihre Notwendigkeit zu erkennen. Gott ruft eine Generation, die ihre Blindheit eingesteht, die sich nicht auf ihren eigenen Verstand verlässt, die sich nicht mit toter Religiosität zufrieden gibt, sondern nach lebendiger Offenbarung dürstet, die Jesus so sehr sehen will, dass sie bereit ist, alles aufzugeben, die erkennt, dass nichts in dieser Welt mit der Schönheit seiner Herrlichkeit vergleichbar ist. Dieses Licht ist kein Konzept, es ist eine Person. Christus ist das Licht. Er ist das Zentrum. Er ist die höchste Offenbarung des Vaters. Und wenn wir ihn sehen, verändert sich alles. Das verhärtete Herz schmilzt. Die Angst verliert ihre Macht. Die Seele beginnt zu singen. So wie der Psalmist in Psalm 27,1 bekennt: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Dieses Licht zeigt nicht nur den Weg, es geht mit uns. Und wenn du das Gefühl hast, in der Dunkelheit zu sein, wenn es scheint, als wäre alles um dich herum verdunkelt, dann sei gewiss, Gott hat dich nicht verlassen. Er ist immer noch nahe. Manchmal dient die Finsternis nur dazu, uns zu zeigen, dass wir mit größerer Dringlichkeit rufen müssen. Wie der blinde Mann am Wegesrand könnte heute dein Moment sein, zu sagen: Jesus, erbarme dich meiner. Und er wird dich hören. Er hört immer den, der mit Glauben ruft. Geistliches Sehen ist kein Privileg weniger. Es ist eine Verheißung für alle, die ihn suchen. Er will sich offenbaren. Er will deine Augen öffnen. Er will dir das Tiefste, Schönste und Wahrhaftigste zeigen. Und wenn das geschieht, wirst du nie mehr derselbe sein. Wenn der Heilige Geist beginnt, die Augen der Seele zu öffnen, geschieht ein Erwachen, das kein menschliches Argument herbeiführen kann. Es ist, als ob ein Licht in einen dunklen Raum fällt und plötzlich alles Sinn ergibt. Das Leben erhält Bedeutung. Die Schmerzen der Vergangenheit finden ihren Zweck. Und selbst die schwersten Momente tragen nun einen neuen Glanz. Den Glanz der Gnade. Denn wenn Gott offenbart, stellt er auch wieder her. Wenn er etwas zeigt, heilt er auch. Aber viele ziehen es vor, blind zu bleiben. Denn das Licht stört. Es fordert Veränderung. Und das menschliche Herz klammert sich oft an die Schatten, weil es sich in ihnen sicher fühlt. Doch das vermeintliche Wohlbefinden der Finsternis ist eine Illusion, eine tödliche Täuschung. Die Bibel sagt in Johannes 3,19: Das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihre Werke böse waren. Siehst du? Das Problem ist nicht die Abwesenheit von Licht, sondern die Weigerung, sich erleuchten zu lassen. Deshalb ist der erste Schritt zum Sehen die Umkehr. Es gibt keine Offenbarung ohne Hingabe. Stolz verschließt die Augen, aber Demut öffnet sie. Wenn wir mit einem zerbrochenen Herzen vor Gott treten, kommt er. Er kommt immer. Und wenn er kommt, verwandelt er. Er nimmt die Binde von unseren Augen und lässt uns das Leben sehen, wie es wirklich ist. Mit Schönheit, mit Wahrheit, mit Ewigkeit. Es gibt einen Ruf, der aus unserem Inneren aufsteigen muss. Herr, öffne meine Augen. Diese Bitte erfreut Gottes Herz. Er weist niemanden zurück, der aufrichtig zu ihm kommt. Und wenn du dieses Gebet sprichst, bewegt sich der Himmel. Er beginnt dir Dinge zu zeigen, die du nie zuvor bemerkt hast. Du beginnst, die Fallen des Feindes zu erkennen. Die Kreisläufe, die durchbrochen werden müssen, die Lügen, die du für Wahrheiten gehalten hast. Aber mehr als die Gefahren zu sehen, will Gott, dass du seine Herrlichkeit siehst. So wie Jesaja, der den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen sah. So wie Stephanus, der, obwohl er gesteinigt wurde, den Himmel offen sah und den Sohn Gottes zur Rechten des Vaters stehen sah. Denn wenn die geistlichen Augen geöffnet sind, hat das Leid nicht das letzte Wort. Die Ewigkeit durchdringt. Die Gegenwart und die Angst weicht dem Vertrauen. Diejenigen, die im Licht wandeln, werden niemals in die Irre geführt. Sie wissen, an wen sie glauben. Sie müssen nicht alles verstehen, denn sie sehen mit den Augen des Glaubens. Und Glaube ist keine Blindheit. Es ist Sehen auf der höchsten Ebene. Es bedeutet zu vertrauen, auch wenn alles dunkel erscheint, weil du weißt, dass ein größeres Licht dich führt. Selbst wenn deine natürlichen Augen den Weg nicht erkennen können. Du wurdest geschaffen, um zu sehen. um über das Offensichtliche hinauszuschauen. Um zu erkennen, was hinter den Umständen liegt. Gott hat dir Geist, Seele und Körper gegeben und deine geistlichen Augen sind genauso wichtig wie deine physischen. Vielleicht hast du nie darüber nachgedacht, aber dein Leben wird begrenzt bleiben, bis du mit Klarheit siehst, wer Gott ist, wer du in ihm bist und was er in der Welt tut. Wenn Verwirrung in deinem Geist herrscht, wenn du dich orientierungslos fühlst, dann nimm das nicht als gegeben hin. Rufe nach Offenbarung. Bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen. Er ist der beste Führer. Er zeigt nicht nur den Weg, er geht ihn mit dir. Er spricht, er lehrt, er offenbart. Und jede neue Offenbarung ist wie ein Tropfen Wasser in der Wüste der Seele. Wie ein Sonnenstrahl an einem trüben Tag. Wie die Umarmung des Vaters nach einem langen Weg in die Ferne. Geistliche Blindheit ist kein endgültiges Schicksal. Es ist ein Zustand, der verändert werden kann. Und Gott tut es genau jetzt, während du diese Worte liest. Es fließt eine Salbung, die die Schuppen entfernt. Es kommt eine Berührung vom Himmel, die deinen Geist erweckt. Denn die Zeit der Dunkelheit geht zu Ende. Das Licht des Herrn geht über dir auf. Du wurdest berufen, im Licht zu leben, im Licht zu wandeln und Licht zu sein. So wie es in Epheser 5,8 geschrieben steht. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Das ist deine Berufung. Das ist deine Identität. Und es gibt keine größere Freude, als mit offenen Augen, mit einem brennenden Herzen und mit einer Seele zu leben, die sich dem herrlichen Licht Christi hingegeben hat. Es gibt einen Moment, in dem Gott aufsteht und sagt, genug, genug der Dunkelheit, genug der Verwirrung, genug des Umherirrens. Er tut es aus Liebe. Er will nicht, dass wir im Dunkeln tappen wie jemand, der den Sinn des Lebens verloren hat. Er will, dass wir mit Zuversicht gehen, mit Unterscheidungsvermögen, mit himmlischer Sicht. Und genau das setzt er jetzt frei. Geistliche Augen, um die Welt so zu sehen, wie er sie sieht. Wenn sich die geistlichen Augen öffnen, verändert sich alles. Du beginnst zu erkennen, dass das, was einst wie eine Niederlage aussah, in Wahrheit eine Vorbereitung war. Dass geschlossene Türen dich geschützt haben. Dass Verzögerungen in Wirklichkeit Bewahrungen waren. Dass die unerklärlichen Tränen von ewigen Verheißungen durchtränkt waren. Gott war immer da. Immer. Selbst als du ihn nicht sehen konntest, hat er dich gesehen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass du klar siehst, wer er ist. Jesus sagte in Johannes 8,12: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Diese Verheißung ist nicht nur poetisch, sie ist voller Kraft. Er sagt damit, dass niemand, der ihm folgt, blind durchs Leben gehen muss. Wer mit Christus geht, hat eine Richtung. Er findet Sicherheit, Frieden und Sinn. Selbst mitten in der Dunkelheit dieser Welt gibt es ein Licht, das nicht verlöscht, und es leuchtet in dir. Doch dieses Licht muss genährt werden. Wie eine Flamme braucht es Nahrung. Und die Nahrung für geistliche Sicht ist das Wort Gottes. Ohne das Wort wird das Herz trübe, verwirrt und schwach. Doch mit dem Wort werden die Augen geöffnet. So wie der Psalmist sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119 und 105. Wer sich mit der Wahrheit füllt, geht sicher. Egal wie dicht die Dunkelheit um dich herum scheint, sie wird niemals größer. Sein als das Licht, das von oben kommt. Der Feind kann versuchen, deine Hoffnung zu ersticken, aber er hat keine Macht über die Flamme, die Gott in dir entzündet hat. Dieses Licht wurde mit einem Zweck in dich gelegt. Und es wird leuchten, selbst wenn der Wind heftig weht, selbst wenn die Kämpfe versuchen, deinen Glauben zu ersticken. Denn der Geist Gottes ist mit dir. Jetzt ist der Moment für eine Entscheidung. Wirst du weiterhin im Dunkeln gehen, dich auf deine eigenen Sinne verlassen? Oder wirst du dich dem Licht hingeben, das vom Himmel kommt? Wirst du geistliche Blindheit als Normalität akzeptieren oder nach Sicht und Unterscheidungsvermögen rufen? Gott ruft dich heute heraus, heraus aus den Schatten, hinein in seine Herrlichkeit. Und wenn du diesen Schritt wagst, wird sich alles zu verändern beginnen. Das Licht zeigt nicht nur den Weg, es verändert den, der ihn geht. Du wirst geformt, geheilt und geführt. Du wirst von Gottes Güte in jedem Detail überrascht werden. Du wirst sehen, wie alte Verheißungen in Erfüllung gehen. Du wirst Antworten finden, wo zuvor nur Stille war. Du wirst Wunder erleben, wo alles hoffnungslos schien. Denn das Licht bringt Leben. Und das Leben in Christus ist überfließend, voller Gnade und ewig. Dass du diese Botschaft jetzt hörst, ist kein Zufall. Gott hat dich hierher geführt, um deine Augen zu öffnen. Er möchte, dass du erkennst, wie sehr du geliebt bist. Er möchte dir offenbaren, was er für dich vorbereitet hat. Doch alles beginnt mit einem Schritt: Hingabe. Sag ihm jetzt: Herr, ich will sehen. Sag es mit aufrichtigem Herzen. Ruf mit Glauben. Und du wirst erleben, wie sich der Himmel über deinem Leben öffnet. Lass uns jetzt gemeinsam beten. Schließe deine Augen und öffne dein Herz. Vater, im Namen Jesu rufen wir nach offenen geistlichen Augen. Lass jede Blindheit, jede Verwirrung, jede Täuschung jetzt weichen. Möge das Licht deines Geistes jede Ecke der Seele durchdringen. Lass dein Volk mit Klarheit, mit Glauben, mit Leidenschaft sehen. Richte die auf, die gefallen sind. Heile die, die verwundet wurden. Und offenbare deine Wahrheit. Lass deine Herrlichkeit in uns und durch uns leuchten. In Jesu Namen, Amen. Glaube daran, die dunklen Tage liegen hinter dir. Der Herr führt dich auf einen neuen Weg, erleuchtet von seiner Gegenwart. Geh mutig voran, geh im Glauben, denn wer mit Gott geht, wandelt nie wieder im Dunkeln. Und das Beste kommt noch.